danke für eure guten Taten, danke für eure Freundlichkeit, danke, der Dank soll nicht mehr warten, heute ist eure Zeit. Danke, zuerst den Ehefrauen, danke, Freundin und Partnerin, danke, der Klotz blieb unbehauen, formt ihr ihn nicht hin. Danke für eure Zärtlichkeiten, danke für Sinnlichkeit und Lust, danke, dass Liebe sich ausbreiten kann in Bauch und Brust. Danke für die geborenen Kinder, danke für die Familienwelt, danke, dass ihr Karriere hinter Kinderlachen stellt. Danke den Frauen im Kindergarten, danke, ihr habt das gut im Griff. Danke, dass ihr den kleinen Zarten gebt den ersten Schliff. Danke auch allen Lehrerinnen, danke für Bildung und Geduld. Danke, will Bildung nicht gelingen, trifft euch nicht die Schuld. Danke den weiblichen Kollegen, danke, ihr seid das Korrektiv. Danke, tät ihr nicht Obacht geben, ging so manches schief. Danke den vielen kranken Schwestern, danke, dass ihr Patienten pflegt. Danke, mit eurem Trost viel besser jede Krankheit geht. Danke auch den Verkäuferinnen, danke für die Verkaufskultur. Danke, um bei euch zu gewinnen, reicht ein Lächeln nur. Danke auch meiner Herrn Friseuse, danke für diesen guten Schnitt. Danke, ohne jedes Gedöse schneid sie's Ohrhaar mit. Danke auch allen Ungenannten, danke, dass es euch Frauen gibt. Danke, wir wollen euch heute danken, haben euch alle lieb.